Okay, gell? Macht's gut, wir sehen uns ja noch. Ihr fahrt am Wochenende, gell? Ja. Okay, wenn wir uns wiedersehen sollten, dann bis nächstes Jahr. Dann fahrt ihr morgen, gell? Wissen wir noch nicht.